Halleluja. Sucht euch wieder einen schönen Platz. Es geht weiter. Halleluja. Halleluja. Vater, ich danke dir für alle diese Herrlichkeitssöhne. Ich danke dir, Herr, dass sie immer mehr hervorkommen in dieser Realität, Herr, wer wir tatsächlich sind. Herr, ich danke dir, Herr, dass immer mehr offenbar wird, Herr, wer du bist, Herr, und dass es offenbar wird, nicht irgendwo, nicht auf irgendeine Weise, sondern dass es offenbar wird in uns und durch uns, Herr. Danke, Jesus, dass du die Verbindung zur Herrlichkeit Gottes für uns neu geöffnet hast und dass wir jetzt als Herrlichkeitssöhne über diese Erde gehen können, Herr, weil es keine Trennung mehr gibt zwischen der Herrlichkeit Gottes, zwischen dem Himmel und uns. Danke, Herr, dass der Vorhang nicht nur dünn geworden ist, sondern dass der Vorhang zerrissen ist. Amen. Sag mal, der Vorhang ist zerrissen. Halleluja. Wir leben, weißt du, das muss ich dir immer mal wieder sagen, das habe ich in diesem Zusammenhang dieser Stunden, die ich gemacht habe, immer wieder gesagt, wir leben als neutestamentliche Söhne und Töchter, als Christen, wenn wir wirklich gemäß dem Evangelium leben, wir leben aus dem verherrlichten Christus heraus. Amen. Wir leben nicht aus dem Jesus Christus heraus, so wie er über die Erde ging, sondern wir leben aus dem Jesus Christus heraus, der jetzt verherrlicht ist. Jesus, wie er über diese Erde ging, ist ein gewaltiges Vorbild für uns und ein gewaltiges Beispiel für einen Menschensohn, der diese gewaltigen Dinge aus seiner Beziehung zum Vater heraus getan hat und demonstriert hat, die Liebe des Vaters. Aber jetzt hat er ein neues Zeitalter eröffnet. Jesus hat durch sein Erlösungswerk ein neues Zeitalter eröffnet und somit leben wir jetzt aus dem verherrlichten Sohn heraus. Das ist der Schlüssel zu den größeren Wundern. Wir sind immer noch bei Johannes 14,12. Seit einigen Stunden sind wir bei Johannes 14,12, ja, wo Jesus gesagt hat, diejenigen, die an mich glauben, die werden die Dinge tun, die ich getan habe und noch größere darüber hinaus. Amen. Der Schlüssel für die größeren Wunder ist unsere Verbindung zum verherrlichten Christus. Amen. Die Verbindung zur Herrlichkeit Gottes ist der Schlüssel für die größeren Wunder. Jesus als Menschensohn hat bereits gewaltige Wunder getan. Aber der verherrlichte Jesus Christus, der das Erlösungswerk bereits bewirkt hat, tut noch größere Wunder. Amen. Und die tut er durch uns. Sag mal zu deinem Nachbarn, durch mich. Amen. Halleluja. Wir haben bereits gesehen, eines der definitiv größten Wunder, die Jesus jetzt durch uns tut, wenn nicht das größte Wunder, aber ich würde sagen, es ist das größte Wunder, das Jesus jetzt durch uns tut, ist, dass Menschen durch uns von Neuem geboren werden. Amen. Was durch Jesus hier auf dieser Erde noch nicht möglich war, weil das Erlösungswerk noch nicht vollbracht war. Ist jedes Mal, gerade eben hat mir jemand wieder erzählt, dass zwei Menschen in der Straßenbahn zu Jesus gekommen sind durch sie. Jedes Mal, Halleluja, das sind die Glory Life Schüler, Amen. Jedes Mal, wenn ein Mensch durch dich von Neuem geboren wird, dann passiert ein größeres Wunder durch dich, als es jemals zu den Lebzeiten von Jesus passiert ist. Das musst du dir schon mal geben. Amen. Wir haben gesehen, ich wiederhole jetzt einfach nur kurz, wir haben gesehen, dass in diesem Zeitalter der Herrlichkeit, in dem wir seit der Ausgießung des Heiligen Geistes letztendlich leben und es in Richtung Ende der Zeit immer mehr zum Höhepunkt kommt, dass in diesem Zeitalter der Herrlichkeit insgesamt viel mehr Wunder noch passieren können als zur Zeit des Lebens von Jesus. Allein schon mal ganz offensichtlich deswegen, weil Jesus nur 3,5 Jahre Zeit hatte und somit die Zeit begrenzt war. Aber auch deswegen, das haben wir auch schon gesehen, weil in der Herrlichkeit Gottes, im Zeitalter der Söhne der Herrlichkeit, Wunder außer Raum und Zeit geschehen. Das heißt, allein die Abstrahlung, allein der Schatten von Petrus, kennst du die Abstrahlung von Petrus, konnte Massen von Kranken heilen. Amen. Tücher konnten von den Aposteln weggenommen werden und es ist bis heute nicht anders geworden. Amen. Wir haben jetzt am Wochenende haben wir wieder Tücher gesegnet. Die Kraft Gottes, Zeichen und Wunder passieren durch diese Tücher. Das heißt, Wunder können passieren in viel größerer Zahl allein dadurch, dass sie nicht mehr an Handauflegung gebunden sind. Handauflegung ist eine Art und Weise, wie Wunder passieren und wie Heilung passieren. Aber im Raum der Herrlichkeit passieren Wunder sogar ohne Handauflegung. Ich sage mal so, für die Atmosphäre der Herrlichkeit Gottes, die um die Söhne und Töchter Gottes herum ist, Und dazu kommt ja noch, und das ist ja ein entscheidender Punkt, habe ich auch immer wieder gesagt, du bist ja nicht alleine als Sohn Gottes. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, danke, dass du auch da bist. Ja. Das heißt, du bist ja nicht alleine, sondern um dich herum sind ganz viele andere Söhne und Töchter Gottes. Und somit gibt es für diese Atmosphäre, die sich durch die Söhne und Töchter Gottes des neuen Bundes jetzt in diesem Zeitalter freisetzen kann, kein Limit mehr. Keine Grenze mehr, keine Grenze der Reichweite mehr. Ich habe jetzt am Sonntag habe ich gepredigt. Es ist nur eine Frage deines und unseres Bewusstseins, wie weit die Herrlichkeit Gottes, die zum Beispiel von hier ausgeht, reicht. In dem Moment, wo wir drüber sprechen. Ich habe als Beispiel genannt, die Evangelistin Maria Woodworth Etter, die bereits im 19. Jahrhundert eine Vorreiterin für die Herrlichkeit Gottes war, die in Meetings gepredigt hat und während sie das Wort Gottes gepredigt hat in Meetings, sind 30 Kilometer entfernt noch Leute unter der Herrlichkeit Gottes zusammengebrochen, haben Buße getan oder sind geheilt worden. Amen. Wie weit ist dein Radius? Ich sage dir, das ist alles eine Frage deines Bewusstseins. Denke nicht, dass die 30 Kilometer die Grenze sind. Nur weil jetzt es da 30 Kilometer waren. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob es 30 waren. Vielleicht waren es auch 25 oder 35. Ich weiß nicht mehr so genau, aber ungefähr die Tendenz. Ja? Okay? Weißt du, Charles Finney zum Beispiel ist mit dem Zug an Städten vorbeigefahren. Und während er im Zug an Städten vorbeifuhr, fielen die Leute auf ihr Angesicht in den Städten und haben Gott erlebt. Amen. Es gibt keine Limits. Amen. Weißt du, es ist eine Frage deines Bewusstseins. Gehst du durch die Königsstraße in dem Bewusstsein in Stuttgart und denkst, oh, ich armer kleiner Wurm, was für eine schlimme Welt um mich herum, oh, sind die alle böse, oh, ist der Teufel mächtig? Oder gehst du mit dem Bewusstsein durch, dass du, wenn du nur um die Ecke der Königsstraße biegst, dass du sagst, wumm, ein Schwall der Herrlichkeit Gottes geht vom Hauptbahnhof bis hoch zum C&A einfach durch. Amen. Ist alles eine Frage deines Bewusstseins. Ist eine Frage unseres Bewusstseins als Gemeinschaft von Söhnen und Töchtern Gottes. Was glauben wir, welchen Einfluss wir im Geist tatsächlich haben? Was halten wir für möglich? Ich sage dir, es ist nicht limitiert vom Wort Gottes her. Amen. Paulus hat gesagt, alles vermag ich durch den, der mich kräftigt. Das heißt, egal, ob du die Herrlichkeit Gottes 500 Kilometer von dir entfernt freisetzen musst. Das ist ja das Geniale. Wir leben ja jetzt wirklich auch in diesem Zeitalter, wo Gott tatsächlich dem Menschen auch die technischen Möglichkeiten gegeben hat, damit die Herrlichkeit Gottes sich global freisetzen kann. Du kannst hier, ich meine, das geht ja schon seit einigen Jahrzehnten, du kannst hier zum Telefonhörer greifen. Ja, heute greifst du nicht mehr zum Hörer, sondern sprichst in irgendeinen Skype-Teil rein oder sonst irgendwas. Und die Herrlichkeit Gottes geht zum anderen Ende des Globus. Du gehst ins Internet und du hast sofort Zugang zu allen möglichen Dingen, Herrlichkeitsfreisetzungen, die irgendwo auf der Welt zu einem ganz anderen Zeitpunkt, an einem ganz anderen Ort passiert sind. Aber während du sie dir reinziehst, bumm, kommt die gleiche Herrlichkeit zu dir. Weil die Herrlichkeit Gottes außer Raum und Zeit ist. Die Frage ist nur, was ist dein Bewusstsein? Was ist unser Bewusstsein? Ich glaube, dass Gott auch unter anderem deswegen das Internet als Erfindung gegeben hat. Ich glaube nicht, dass das Internet vom Teufel ist übrigens. Nur wollte ich nur bemerkt haben, www ist auch nicht 666 oder irgend sowas. Verstehst du das? Das ist ein Quatsch. Sondern die Frage ist nur, welcher Geist es benutzt. Ich glaube 100%, dass das Internet die Technologie ist, durch die Gott in dieser letzten Zeit Habakuk 2, Vers 14 erfüllt. Amen. Nämlich, dass die ganze Erde erfüllt ist mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Weißt du, heute kannst du nicht mal mehr die Menschen in Saudi-Arabien von der Herrlichkeit Gottes abschotten. Es geht nicht mehr. Weißt du, in Saudi-Arabien ist streng verboten, irgendwo den Namen Jesus überhaupt nur in den Mund zu nehmen. Aber weißt du, du kannst niemandem verbieten, einen Computer anzuschalten und ins Internet zu gehen oder über Satellitenfernsehen bestimmte Dinge einzuschalten. Keine Chance. Amen. Die Zeit, wo der Teufel das Evangelium von Menschen ferngehalten hat, ist vorbei. Und es heißt nicht umsonst im Wort, und am Ende der Zeit werden alle Menschen, allen Völkern wird das Evangelium verkündet werden und dann wird das Ende kommen. Amen. Also allein schon von daher glaube ich, wir leben in der letzten Zeit. Amen. Halleluja. Aber es ist alles eine Sache des Bewusstseins. Gott erhebt jetzt eine Armee von Söhnen und Töchtern und es ist wirklich eine Armee. Und weißt du, wenn du die Demut hast, dich hineinfügen zu lassen in diese Armee, es braucht Demut, weißt du, das Wirken Gottes passiert durch eine Armee, nicht durch nur Einzelkämpfer. Aber wenn du die Demut hast, dich einfügen zu lassen in diese Armee der Söhne, die sich jetzt in Herrlichkeit erheben, weißt du, dann gibt's kein Limit, dann gibt's keine Grenze, weil einer schlägt 1000, zwei schlagen 10.000. Einer setzt die Herrlichkeit Gottes vielleicht 30 Kilometer im Umkreis frei, aber wie viel zwei, die wirklich eins werden? Das sind dann schon mal 10, das sind schon 300 Kilometer. Wie viel drei sind dann schon 3000 Kilometer? Und dann ist es schon bei 4, ist schon um die ganze Welt rum. Nur als Beispiel, okay? Das ist jetzt nicht mathematisch zu verstehen. Verstehst du? Deswegen fügt Gott uns zusammen. Deswegen baut er eine Armee von Söhnen, wo jeder seinen Platz einnimmt und somit jeder daran beteiligt ist. Weißt du, du musst nicht mal ein Heilungsevangelist oder irgend sonst eine besondere Dienstgabe jetzt im Leib Christi sein. Trotzdem setzt sich die gleiche Herrlichkeit, die sich hier in den Veranstaltungen freisetzt, setzt sich frei durch dich, wo immer du hingehst, wenn du dich als Teil dieser Armee verstehst. Wenn du dich hineinfügst, wenn du dich einbauen lässt, wenn du sagst, jawohl, ich bin ein Teil dieser Herrlichkeitsfamilie. Amen. Halleluja. Amen. Weißt du, es verstärkt sich durch, ich sag mal durch, was ist das richtige Wort? Es verstärkt sich durch Übertragung. Amen. Es verstärkt sich durch Abrieb. Amen. Wenn du mit jemandem zusammen bist, der in einem starken Bewusstsein der Herrlichkeit Gottes schon geht, dann inspiriert dich selber das wieder. Dann sagst du, jawohl, ich ergreife auch noch mehr. Amen. Ohne deswegen in Konkurrenz zu sein. Aber automatisch, du ziehst mehr davon, immer mehr ziehst du an. Deswegen sage ich, Demut ist ein extremer Schlüssel, damit mehr in deinem Leben wirksam wird. Glaube nicht, dass Gott dir einfach alles, was du brauchst, um in diesem Leben der Herrlichkeit zu leben, irgendwo allein in deinem stillen Kämmerchen gibt. Das ist die größte Verführung. Amen. Sondern er gibt es seinem kollektiven Leib. Er gibt es seiner Gemeinschaft von Herrlichkeitssöhnen. Und da bist du ein Teil davon. Amen. Er sieht dich jedenfalls so. Wenn du dich außer siehst, kann es wirksam werden. Und dann beginnt dieses gegenseitige Befruchten und Abreiben. Und Bobby Connor hat es mal so gesagt, er hat gesagt, the prophetic is more caught than taught. Ja, was sich auf Englisch schön reimt, im Deutschen reimt es nicht so schön, aber es bedeutet trotzdem das Gleiche, wenn es so viel heißt wie, das Prophetische wird mehr aufgefangen oder aufgenommen als gelernt. Und so ist es mit diesem Herrlichkeitsleben, verstehst du? Du lernst hier natürlich bestimmte Dinge vom Wort Gottes in dieser Glory Life Schule, aber das Entscheidende ist, dass du es aufnimmst. Amen. Deswegen, wenn du vor deinem Video sitzt, dann nimmst du es auf. Ich spreche jetzt zu den Online-Schülern. Dann nimmst du es auf. Wenn du die Möglichkeit hast, hierher zu kommen, was ich dir immer empfehle, wenn du die Möglichkeit hast, dann nimmst du es noch mehr auf, weil dann kannst du diese Atmosphäre aufnehmen. Weil darum geht's. Es geht nicht darum, dass du am Ende ein Diplom bekommst nach 2 Jahren für viel Wissen. Amen. Viel Wissen, aber wenig Umsetzung. Jemand hat mal gesagt, weil irgendwo ein Stück weit von dem ganzen Erziehungssystem sind die Deutschen Spezialisten für sowas. Ja, jemand, genau richtig, das war so, als ich mein Buch geschrieben habe und zu verschiedene Verleger angefragt habe, ob sie mein Buch wollen auf Deutsch, da hat ein Verleger zu mir gesagt, na, das ist ja mal was ganz Neues, die meisten deutschen Autoren, die schreiben über irgendetwas, über irgendein biblisches Thema in der Hoffnung, dass wenn sie drüber schreiben, dass sie es irgendwann mal erleben werden. Das heißt, sie schreiben eine Theorie über etwas, was möglich ist, obwohl sie darin selber gar nicht leben. Du aber schreibst über etwas, was du selber lebst. Wenn du in andere Kulturen gehst, zum Beispiel die amerikanische Kultur, die Amerikaner interessiert viel mehr, was funktioniert, was läuft. Verstehst du die Theorie? Naja, die Theorie ist graue Theorie. Ist nicht so wichtig. Die Deutschen lieben Theorien. Aber wisst ihr was? Gott liebt auch das Praktische. Amen. Gott will, dass es funktioniert. Gott will, dass was passiert. Amen. Gott will nicht, dass du dein Leben lang über die Herrlichkeit Gottes philosophierst und debattierst und diskutierst, sondern Gott will, dass du die Herrlichkeit Gottes erlebst. Halleluja. Halleluja. Also, Wunder sind möglich. In viel größerer Zahl und viel größerer Intensität, als sie jemals möglich waren, als der einzelne Sohn des Menschen über diese Erde gegangen ist. Deswegen, diejenigen, die an mich glauben, werden Dinge tun, die ich getan habe und noch größere darüber hinaus. Wunder, das haben wir uns auch schon angeschaut, die, von denen vielleicht noch nie in der Bibel die Rede oder nirgends in der Bibel die Rede ist, sind möglich in der Herrlichkeit Gottes. Sie sind sogar biblisch. Wunder, die, weißt du, das ist das Geniale. Wunder, die nicht in der Bibel stehen, sind biblisch. Weil nämlich die Bibel selber sagt, diejenigen, die an mich glauben, werden Dinge tun, die ich getan habe und noch größere darüber hinaus. Das heißt, du darfst dich ja nicht wundern, wenn du von Wundern hörst, von denen in der Bibel noch nicht die Rede ist, weil sonst ist ja die Erfüllung der Bibel. An einer anderen Stelle in der Bibel heißt es, dass bei Jesus viele Wunder passiert sind, die nicht mal aufgeschrieben sind. Also musst du nicht jedes Wunder in der Bibel finden, damit es biblisch ist. Amen. Ich habe es jetzt am Sonntag gepredigt, ich habe gesagt, die Aussage, wenn es nicht in der Bibel steht, dann ist nicht von Gott, diese Aussage ist nicht biblisch. Sie basiert nicht auf dem Wort Gottes, sondern auf einer menschlichen Meinung. Das Wort Gottes sagt was ganz anderes. Das Wort Gottes sagt, dass in der letzten Zeit die Herrlichkeit größer sein wird als in der früheren Zeit. Und das Wort Gottes sagt, dass wir Dinge erleben werden, die noch kein Auge gesehen, noch kein Ohr gehört und in kein menschliches Herz gekommen ist. Und dass wir größere Wunder erleben werden, als die, die überhaupt jemals passiert sind. Amen. Halleluja. Das heißt, wir haben jetzt, oder da gehe ich jetzt einfach weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir haben bereits über einige Wunder gesprochen, die Gott speziell in den letzten Jahren im Leib Christi freisetzt und die ich als diese, als vielleicht, ich kann es ja nicht beweisen, weil ich weiß ja nicht, welche Wunder Jesus alles getan hat, ne, zu seinen Lebzeiten, weil es steht da drin, viele Dinge sind nicht aufgeschrieben. Aber es gibt einige Wunder, die, von denen in der Bibel nicht die Rede ist, aber die wir in den letzten Jahren verstärkt weltweit im Leib Christi erleben und die ich als Herrlichkeitswunder zu bezeichnen pflege. Nicht nur ich, sondern auch andere bezeichnen es als Herrlichkeitswunder, die im Zusammenhang mit dieser Manifestation der größeren Herrlichkeit zu stehen scheinen und deswegen in dieser Zeit passieren. Amen. Ich muss da an der Stelle noch mal kurz was zurechtrücken. Und zwar zum einen, es geht dabei, wir haben ja eine ganze Liste bereits von Wundern, habe ich euch gegeben, von solchen Herrlichkeitswundern. Ich wiederhole sie gleich noch mal kurz. Aber es geht dabei nicht um eine Liste von Wundern, über die wir jetzt sagen können, okay, die sind bei Jesus noch nicht passiert, aber die passieren jetzt heute bei uns. Weil erstens wissen wir es nicht, was bei Jesus passiert ist, ne? Und deswegen hat die Bibel auch nicht vor, uns eine Liste zu geben. Und zweitens kann es sein, dass in ein paar Jahren noch Wunder passieren, von denen wir jetzt noch gar nicht hören. Damit ist sogar zu rechnen. Amen. Sag mal zu den Nachbarn, damit musst du rechnen. Was wir sehen können, jetzt biblisch gesehen, was wir sehen können ist, dass manche Arten von Wundern bei Jesus selber in seinem Dienst noch nicht erwähnt werden, dann aber in der Apostelgeschichte erwähnt werden. Das ist ein Hinweis. Zum Beispiel die Wunder mit den Tüchern oder die Wunder mit den Schatten, diese Massenheilungen über die Abstrahlung und so weiter. Das sind teilweise Dinge in der Apostelgeschichte erwähnt, die bei Jesus so noch nicht erwähnt sind. Ich muss allerdings, da muss ich mich an einer Stelle korrigieren, weil das letzte Mal habe ich euch gesagt, ja, das Wunder der Versetzung siehst du bei Philippus, aber noch nicht bei Jesus. Ich bin froh, wie die Marion vorher gesagt hat, dass ihr alles prüft und immer schaut im Wort Gottes, ob es sich auch also verhielte. Also sind einige findige Bibelkenner sofort auf den Gedanken gekommen, nachzuschauen. Und sie haben festgestellt, dass es tatsächlich bei Jesus eine Stelle gibt, in Johannes 6, das hatte ich übersehen. In Johannes 6 gibt es einen Hinweis, wo Jesus mit seinen Jüngern im Boot war und dann heißt es, und im nächsten Moment waren sie am Land. Also kannst du davon ausgehen, dass das bereits ein Versetzungswunder war. Okay, also an der Stelle korrigiere ich mich, das ist offensichtlich nicht ein Wunder, das bei Jesus noch nicht passiert ist. Das bestätigt mich aber in der Aussage, die ich gemacht habe, insgesamt, dass es nämlich nicht um eine Liste von Wundern geht, verstehst du? Und es geht auch nicht darum, irgendwie das eine gegen das andere auszuspielen, sondern es gibt die Hinweise, dass es Wunder gibt in der Apostelgeschichte, die es bei Jesus noch nicht gegeben hat. Und es gibt Hinweise aus dem, was wir jetzt und heute erleben, dass wir heute Wunder erleben, von denen in der Bibel auch noch nicht die Rede war, ob die Jesus jetzt alle nicht erlebt hat oder vielleicht doch einige davon erlebt hat, das können wir letztendlich nicht sagen. Aber eins ist sicher, er hat gesagt, diejenigen, die an mich glauben, werden die Dinge tun, die ich getan habe und noch größere darüber hinaus. Das heißt, wir werden Dinge erleben und wir erleben bereits Dinge. Mit Sicherheit sind einige der Dinge, die wir bereits erleben, tatsächlich Dinge, die in der Bibel nicht passiert sind. Und es ist auch kein Problem, es ist 100% biblisch. Amen? Halleluja. Sag mal, danke, Jesus. Okay, also ich gebe euch nochmal kurz die Liste, die wir hatten, weil ich möchte heute dann noch auf einen wesentlichen Bereich der Wunder eingehen, auf die ich bisher nicht eingegangen bin. Einfach, was wir bisher hatten, nur zur Wiederholung, kreative Wunder aller Art. Ja? Kreativ, neue Gliedmaßen zum Beispiel. Sehen wir jetzt bei Jesus nicht direkt, dass neue Gliedmaßen entstanden sind. Kann sein, vielleicht ist passiert, aber ist nicht beschrieben. Wobei ich da sagen würde, naja, also wenn da jemand tatsächlich einen neuen Finger oder einen neuen Arm gekriegt hätte, dann wäre es wahrscheinlich in der Bibel aufgeschrieben. Aber ich weiß es nicht. Ne? Kann sein. Neue Gliedmaßen, neue Organe, neue Knochen, neue Zähne, Goldzähne, Silberzähne, neue Haare, all diese Dinge sind kreative Wunder, die wir in dieser Zeit erleben. Amen. Ich nenne es Herrlichkeitswunder. Sag mal Herrlichkeitswunder. Solche Dinge wie Auflösungswunder von Narben, von Gewächsen, von Tumoren, von Tattoos, von Fett. Ja, sieht man jetzt in der Bibel auch nicht. Die hatten wahrscheinlich nicht so viel Fett zum Verlieren. Das kann sein. Ne? Ja. Umwandlung von Metall in Knochensubstanz, was wir schon öfters erlebt haben. Ja. Ist in der Bibel auch nicht erwähnt. Kannst jetzt natürlich sagen, ja klar, in der Bibel hat auch noch kein Arzt Metall in die Körper einoperiert. Das ist richtig, deswegen gab es das nicht. Amen. Also das ist sicher ein Wunder, das Jesus nicht getan hat. Er hat wahrscheinlich nicht Metall in Körpersubstanz verwandelt, weil es damals noch keine Menschen mit Metall im Körper gaben. Bevor da Metall reinkommen konnte, sind die gestorben. Ja, das war so. Okay, das heißt, es ist sicher ein Herrlichkeitswunder, das Gott in dieser Zeit tut. Die ganzen Wunder, habe ich wieder ein Zeugnis davon erzählt, diese Wunder der Materialisierung, der Rematerialisierung, der Multiplikation, ja, Stoffe des täglichen Lebens, die sich multiplizieren, wie Leute zum Beispiel, wir hatten schon Leute bei uns, die über Monate hinweg immer mit der gleichen Tankfüllung gefahren sind zum Beispiel, ja, oder Bankkonten, die sich nicht mehr leeren, die immer auf dem gleichen Stand bleiben. Halleluja, das siehst du dir gleich, Amen. Halleluja, ja. Wo jemand einen übernatürlichen Betrag überwiesen bekommen hat, während eines Wunderwochenendes und nachher war der Kontostand auf einem bestimmten Stand und ein halbes Jahr lang hat sie immer von dem Konto runtergelebt und der Kontostand blieb einfach immer der gleiche. Amen. Wer von euch will das? Halleluja. Oder jetzt am Wochenende, das Wunder, das die Cat Carroll selber erlebt hat, während sie jetzt am Wochenende hier war, ja, wo sie am Samstagvormittag oder Samstagmittag schenkte sie dem Joshua Mills ihren wunderschönen Herzring, den sie hier am Finger hatte, ja, ihr Lieblingsring, ihr absoluter Lieblingsring mit solchen Kristallen dran, in Herzform, und hat es dem Joshua Mills geschenkt für seine Frau. Gott hat ihr gesagt, sie soll es ihm schenken für seine Frau. Und dann hat Joshua den Ring in seine Hosentasche gesteckt für seine Frau. Und am nächsten Morgen ist die Cat in ihrem Hotelzimmer hier aufgewacht und schaut auf ihren Finger und da war genau der gleiche Ring wieder da. Ist der Hammer. Amen. Sie hat ihn uns gezeigt. Sie hat ein Zeugnis gegeben am Sonntagnachmittag und hat uns den Ring gezeigt. Ja? Sie würde jetzt das Foto dem Joshua schicken und sagen, Edge, ich habe noch einen. Ja? Das ist so ein Wunder. Das ist ein Wunder der Multiplikation, weil der Ring hat sich offensichtlich multipliziert. Ich glaube nicht, dass Gott dem Joshua den Ring weggenommen hat und er gegeben hat. Das wäre lustig, ne? Ringlein, Ringlein, du musst wandern. Von dem einen Ort zum anderen. Einmal hin, einmal her. Nee. Wunder der übernatürlichen Verjüngung. Haben wir schon oft erlebt. Rücknahme in der Zeit. Jetzt am Wochenende waren so viele Wunder. Ich habe die ganze Liste hier. Wunder, wo Leute in der Zeit zurückgenommen sind, freigesetzt wurden von Traumata, die teilweise 20 Jahre zurücklegen, freigesetzt wurden von Unfallfolgen, die 30 Jahre zurücklegen und so weiter und so fort. Diese Wunder der übernatürlichen Verjüngung und der Rücknahme in der Zeit ist so in der Bibel nur an ganz wenigen Stellen die Rede. Interessanterweise vor allen Dingen im Alten Testament, ja, bei Hiskia, na, wo die Sonnenuhr zurückging und er um 15 Jahre verjüngt wurde, sodass er 15 Jahre länger leben konnte. Ich glaube, das ist ein Herrlichkeitswunder, das in dieser Zeit sich einfach gewaltig multipliziert. Ne? Dann die ganzen Wunder der Zeitbeugung, ja? Zeitbeugung, wo sich die Zeit beugt. Ich habe euch das demonstriert. Ja? Das ist die Zeit. Jemand fährt auf der Zeitachse. Durch die Herrlichkeit Gottes beginnt sich die Zeit zu beugen. Und während du vorher noch 2 Stunden gebraucht hast zu einem Ort, wenn die Zeit so weit gebeugt ist, brauchst du nur noch eine Stunde Fahrzeit. Und wenn sie so weit gebeugt wird, dann bist du in einer Sekunde zur anderen versetzt. Amen. Halleluja. Und das erleben wir. Ich habe euch das letzte Mal ein Zeugnis vorgelesen, wie das jemand erlebt hat, gerade jetzt vor kurzem hier bei uns. So, das sind Wunder der Versetzung. Dann habe ich, glaube ich, bereits erwähnt, die Wunder der Immunität gegen Krankheit. Übernatürliche Immunität gegen Krankheit, gegen Verletzungen, gegen Umweltgifte und so weiter. Ich habe das Zeugnis, glaube ich, erzählt von der Manuela, die sich das gesprochen hat für ein Jahr lang. Und sie hat erlebt, wie sie ein Jahr lang nicht krank geworden ist. Ich hoffe, du hast für dieses Jahr auch weiter gesprochen. Ja, bis jetzt passt es immer noch. Halleluja, super, Amen. Amen. Keinerlei Krankheit. Halleluja. Krebsfreie Zone und so weiter. All diese Dinge sprechen wir in diesem Zeitalter der größeren Wunder. Und dann natürlich der ganze Spielplatz der Engel, wie ich es immer nenne, ja, wo sie einfach diese Zeichen tun. Also bei Joshua hast du wieder stark gesehen, diesen Goldstaub, ja, der sich plötzlich, ist immer so faszinierend für mich beim Joshua, finde ich immer, wenn du dann zuschaust beim Predigen, plötzlich stellst du fest, jetzt fängt es an hier zu glitzern, dann da, dann wird es da, dann wird es immer mehr, dann kommt es da. Überall fängt es dann an zu glitzern mit der Zeit. Ja. Das sind einfach dieser Spielplatz der Engel. Amen. Goldstaub, Edelsteine, die sich materialisieren. Ja, in dem Fall jetzt, diesmal haben wir einen Ring gesehen, der sich materialisiert hat. Öl, das plötzlich aus den Händen kommt. Regentropfen, die auf der Hand sind. Wind. Heute Abend, Marion hat den Wind des Geistes erlebt, der sie erwischt hat. Oder auch die Manifestation einer Wolke der Herrlichkeit haben wir schon öfters erlebt, dass Leute gesehen haben, wie sich eine Wolke auf der Bühne manifestiert hat und so verschiedene Sachen. Ja, das ist, ich nenne es den Spielplatz der Engel. Sag mal zu deinem Nachbarn, der Spielplatz der Engel. Wenn du nicht wirst wie ein Kind, wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Deswegen, du musst lernen, den Spielplatz der Engel zu schätzen, auch wenn sie manchmal ungewöhnliche Dinge tun, die du vielleicht nicht gleich einordnen kannst. Warum machen sie jetzt denn das? Warum passiert das jetzt? Weißt du, du musst nicht immer verstehen, warum was passiert. Wenn es nur ein Zeichen der Liebe des Vaters ist oder ein Zeichen Gottes ist, dass er einfach alles kann. Warum hat Gott schon Goldzähne in den Mund von Leuten reingesetzt und dann noch eine Taube eingraviert in den Goldzahn? Oder ein Kreuz? Warum? Tja, weil er Gott ist. Weil er es kann. Amen. Und weißt du, wenn es um das Übernatürliche geht, liebt es Gott anzugeben. Er gibt gern an mit seiner Macht. Er gibt an mit seiner Liebe. Er sagt, wow, schaut mal meine Kinder. Alles ist möglich. Grenzenlos. Ihr seid meine Kinder der Herrlichkeit. Und ich bin verschwenderisch in dem, was ich euch zuteile. Ich bin nicht knauserig. Ich bin nicht kleinlich. Ich halte nicht zurück. Sondern ihr könnt alles haben. Amen. Halleluja. Die Frage ist immer nur, was du erwartest letztendlich. Sehr stark. Halleluja. Und dann der letzte Bereich auch dieser spezifischen Wunder, den ich glaube ich auch schon erwähnt habe, ist der ganze Bereich, das haben wir jetzt bei der Cat Carroll am Wochenende stark gesehen, sie ist ein starkes Beispiel dafür, diese Reisen in den Himmel, ja, diese übernatürlichen Versetzungen in den Himmel, diese Erscheinungen von Jesus, dass immer mehr, und es ist tatsächlich so, immer mehr Menschen auf der Welt erleben, wie sie reisen im Himmel. Ja, bei der Cat sehr extrem ausgeprägt, ja, bei Jesus ist ja wirklich extrem, tausende von Malen ist sie schon durch den Himmel gereist. Ja, und solche Zeichen werden sich vermehren. Söhne und Töchter, mehr und mehr Söhne und Töchter Gottes werden aufstehen, überall auf der Welt, die solche Dinge erleben. Amen. Und vielleicht bist du einer davon. Halleluja. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, wie wäre es mit einer Himmelsreise? Ja, wie... Und wenn du dann zurückkommst von deiner Himmelsreise, dann singst du, ich düse im Sauseschritt und bring die Liebe mit von meinem Himmelsritt. Halleluja. Und wie schon gesagt, je mehr die Endzeit fortschreitet, umso mehr werden wir von Wundern und Zeichen hören, von denen wir noch bis jetzt noch gar nichts gehört haben. Die Cat hatte zum Beispiel die Vision, das hat sie erzählt am Wochenende, wo Gott sie Anteil haben lassen von einem Wunder, das in der Zukunft passieren wird, wo sie gesehen hat, wo sie in eine Szene reingenommen wurde im Geist und gesehen hat, wie ein junger Mann bei einer Beerdigung war, ich weiß nicht mehr, eines Verwandten, und diese Person war oder Freund, genau. Und diese Person war schon in der Urne, also in Form von Asche. Und er hat über der Urne gesprochen und befohlen und gesagt, in Jesu Namen, komm zurück zum Leben. Und dann hat sie gesehen, wie ein Wirbelwind über diese Urne kam und wie diese Asche sich in diesem Wirbelwind formiert hat. Und dann brach wie der Geist aus der Flasche. Plötzlich war die Person wieder da. Wer weiß. Halleluja. Warum nicht? Warum nicht? Halleluja. Aber es ist jetzt keine Aufforderung, dich verbrennen zu lassen, sondern noch einfacher ist es für Gott, dich wieder aufzuerwecken, wenn du nicht zur Asche bist. Amen. Okay. Aber was will Gott dir damit sagen? Seiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Amen. Gott kann alles. Amen. Halleluja. Gleichzeitig natürlich passieren auch weiterhin die klassischen Wunder. Ja, es gibt ja schon klassische Wunder. Weißt du, die klassischen Wunder findest du in Matthäus 10, 8, ja, wo Jesus gesagt hat, geht hin, predigt und sprecht, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, treibt Dämonen aus, reinigt Aussätzige, genau. An einer anderen Stelle sagt er, Taube hören, Blinde sehen, Lahme gehen, ja, das erleben wir auch ständig. Jetzt in Hamburg habe ich erlebt, wie ein blindes Auge geöffnet worden ist. Wie der Mann vor mir stand in der Herrlichkeit und plötzlich ruft er zu mir und sagt, ich kann dich sehen. Er hielt sein gesundes Auge zu und sagt, ich kann dich sehen, ich kann dich sehen. Und Gott hatte sein Auge, das durch eine Operation praktisch vollständig zerstört war, wiederhergestellt. Halleluja. Preist den Herrn. Also blindes Sehen, Taube hören, Lahme gehen. Diese Wunder passieren natürlich weiterhin. Halleluja. Heute Abend möchte ich jetzt beginnen, ich weiß nicht, ob wir es heute ganz zu Ende schaffen, aber ich möchte beginnen mit einem weiteren wichtigen Bereich größerer Wunder. Und es ist interessant, dass ich gerade jetzt an diesem Punkt bin, weil ich habe diese Notizen habe ich ja schon vor Wochen vorbereitet, also diese verschiedenen Wunder. Aber es ist interessant, dass ich ausgerechnet jetzt an diesem Punkt bin, weil das nämlich voll auf der Linie liegt dessen, was am Wochenende passiert ist. Und zwar, ihr werdet es gleich merken, der ganze Bereich des Herrschens und Regierens an himmlischen Orten ist in diesem Bereich teilweise zu verorten. Jesus hat diesen Bereich des Herrschens und Regierens an himmlischen Orten, geistinspirierte Dekrete, Zusammenarbeit mit den Heerscharen des Himmels und den Engeln, Verwandeln ganzer Nationen durch Sprechen im Geist. Jesus hat diesen Bereich ganz stark seinen Nachfolgern, seinen Jüngern zugeteilt. Zu seinen Lebzeiten hatte er gar nicht die Zeit und die Möglichkeit, in diesen Bereich stärker hineinzugehen, weil er hatte einen ganz anderen Auftrag. Sein Auftrag war, wirklich die Grundlage für die Gemeinde zu schaffen. Sein Auftrag war, die Jünger zu trainieren. Sein Auftrag war, die Liebe des Vaters zu demonstrieren durch die Wunder. Und sein Auftrag war das Erlösungswerk. Er ist in diesen Bereich selber noch nicht reingegangen. Er hat sogar bewusst gesagt, mein Dienst beschränkt sich auf die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Das heißt, da war nichts von Dienst in den Nationen. Da war nichts von Weltmission. Aber bevor er ging, hat er zu seinen Jüngern gesagt, in Matthäus 28, 18, wir lesen es mal, Matthäus 28, 18, hat er seinen Jüngern Anweisung gegeben und hat gesagt, so, ich gehe jetzt in den Himmel, aber ihr geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Amen. Und hier steht interessanterweise nicht, macht nur Einzelne aus den Nationen zu Jüngern, sondern er hat gesagt, macht alle Nationen als Nationen zu Jüngern. Mit anderen Worten, erstens spricht er davon, okay, mit euch wird die Erreichung der gesamten Welt beginnen. Die Zeit, wo Gott nur am Volk Israel gewirkt hat, ist vorbei in dem Moment, wo der neue Bund beginnt. Gott wirkt nach wie vor am Volk Israel und es bleibt sein auserwähltes Volk in alle Ewigkeit. Aber das eines der größeren Wunder, das sozusagen mit dem neuen Bund passiert ist, ist, dass die Heidennationen eingepfropft worden sind in den Stamm des Volkes Israel. Beginnend in Caesarea, ja, Apostelgeschichte 10 mit dem Haus des Cornelius. Könnt ihr nachlesen. Ja. Das war der Beginn der Weltmission. Amen. Das war der Beginn, dass Nationen zu Jüngern wurden. Es war der Beginn, dass zuerst Einzelne aus den Nationen sich bekehrt haben. Aber der Auftrag ist, der tatsächliche Auftrag, den Jesus gegeben hat, ist erst dann erfüllt, wenn ganze Nationen zu Jüngern werden. Weil das ist das, was hier steht. Es steht hier nicht, dass die Mitglieder aller Nationen sich bekehren werden. Aber es steht da, dass ganze Nationen zu Jüngern Jesu Christi werden. Das heißt, ganze Nationen, was zum Beispiel Deutschland, ja, als Nation. Deutschland als Nation, es ist unser Auftrag, als Söhne und Töchter Gottes, insbesondere natürlich hier in Deutschland, wenn wir von Deutschland reden, ist unser Auftrag, wenn du in Österreich bist, ist dein Auftrag in Österreich ganz stark, aber durchaus auch mit für Deutschland, darfst ruhig mithelfen. Halleluja, wir helfen auch mit in Österreich, preist den Herrn. Aber dein Auftrag ist, dafür zu stehen und mit dafür zu sorgen, dass die ganze Nation Deutschland beginnt, Jesus nachzufolgen. Weil das heißt es, ein Jünger zu sein. Bewusst oder unbewusst. spielt letztendlich nicht die entscheidende Rolle. Entscheidend ist, dass am Ende die Nationen, in die Gott uns gesetzt hat, tatsächlich der Herrlichkeit Gottes folgen. So wie das Volk Israel, das ist ja das Vorbild dafür, so wie das Volk Israel in der Wüste der Wolken- und Feuersäule gefolgt ist. Amen. Die hatten auch nicht alle persönliche Beziehung zu Gott, das Volk Israel. Im Gegenteil, damals war es sogar so, dass eigentlich nur Mose eine persönliche Beziehung hatte. Ja? Aber sie sind alle der Wolken- und Feuersäule gefolgt. Das ist interessant, ja? Und genau diese Dinge werden wir am Ende der Zeit verstärkt erleben. Das ist eines der größeren Wunder, glaube ich, das passieren wird. Amen. An manchen Stellen kann man es schon sehen. Aber wir werden es verstärkt erleben, dass ganze Nationen der Herrlichkeit Gottes folgen werden, der Wolken- und Feuersäule folgen werden. Wie wird das freigesetzt? Wo liegt der Schlüssel? Wenn du die letzten Stunden aufgepasst hast, dann kannst du es dir schon denken. Wo liegt der Schlüssel? In Berlin? Nein. Im Bundeskanzleramt? Nein. Wo liegt der Schlüssel? Ah ja, drei sind schon dabei. Halleluja. In dir. Amen. In dir als Sohn und Tochter Gottes, in uns als Leib Christi liegt der Schlüssel. Und ich weiß im Geist, Gott hat mir das vor ein paar Jahren mal gezeigt in der Vision, er wird die Herrlichkeitszentren, die er jetzt baut, auch überall in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Europa, die Herrlichkeitszentren, die er jetzt beginnt zu bauen, überall, sind vorgesehen, nichts weniger zu sein als geistliche Regierungszentralen über ganzen Regionen und ganzen Nationen. Amen. Da liegt die Autorität. Ja, da darfst du Jesus mal einen Applaus geben. Halleluja. Weil das ist das, was Gott jetzt tut. Jesus konnte das zu seiner Lebzeit noch nicht tun. Er konnte es nicht mal in Israel tun, weil sein Auftrag einfach ein ganz anderer war. Er musste erstmal Israel konfrontieren mit der Liebe des Vaters. Er musste erstmal das Erlösungswerk vollbringen. Er musste sich kreuzigen lassen. Und all diese Dinge, das war das Entscheidende, um die Grundlage zu legen, das Samenkorn in die Erde fallen zu lassen, damit es viel Frucht bringt, um es zu multiplizieren in uns. Jetzt aber sind wir da. Jetzt sind wir da und wir sagen, hey Nationen, wir kommen. Amen. Sag mal Nationen, ich komme. Halleluja. Halleluja. Das heißt, wir werden tatsächlich, Marion hat vorher gesagt, im Namen Jesus, heißt in seinem Charakter und in seiner Autorität, werden wir hineinsprechen in die Situation über ganzen Nationen und das Schicksal ganzer Nationen wird sich verändern und ganze Nationen werden auf den Kurs Gottes und seiner Herrlichkeit gebracht werden. Amen. Sag mal ganze Nationen. Ai. Da kannst du mal blablabla machen, weil da muss raus aus deinem Verstand, um das sehen zu können. Verstehst du? Ganze Nationen. Römer 5, 17, die bekannte Stelle heißt es, ich kann es auch nicht, ich lese es so vor, aber du kannst es nachschlagen, wenn du willst. Römer 5, 17 heißt, denn wenn durch die Übertretung des einen, nämlich Adam, der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, die den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, jetzt pass auf, im Leben, und wörtlich steht hier, das Wort, das hier steht, im Leben als Könige herrschen durch den einen Jesus Christus. Amen. Das heißt, du als Sohn Gottes bist dazu bestimmt, als König zu herrschen, königlich zu herrschen. Wie herrschen Könige? Könige herrschen anders als Sklaven. Sklaven herrschen überhaupt nicht. Aber wir herrschen Könige. Könige herrschen wirklich und das heißt, sie machen Dekrete und sie erwarten, dass das, was in diesen Dekreten steht, ohne jede Widerrede und sofort und ohne Abstriche ausgeführt wird. Amen. So regieren, so herrschen Könige. Du bist so ein König. 1. Petrus 2,9, er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Offenbarung 5, Vers 10, das ist eine Schlüsselstelle auch dafür. Ich lese es dir vor, da hast du schwarz auf weiß. Du bist geschlachtet worden, heißt es über Jesus, und du hast durch dein Blut für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde als Könige herrschen. Amen. Mit anderen Worten, Gott ruft in jeder Nation, in jedem Stamm, in jedem Volk Söhne und Töchter Gottes, die ihren Platz einnehmen zur Rechten des Vaters, versetzt an himmlische Orte und von dort durch göttliche Dekrete über die Nationen herrschen, in die sie hineingesetzt sind. Das ist das, was da steht. Es ist kein Zufall, dass du hier nach Deutschland gesetzt bist. Oder wenn du in eine andere Nation gesetzt bist, ist kein Zufall, dass du in diese Nation gesetzt bist. Weil Gott ruft sich in der letzten Zeit aus jeder Nation, aus jedem Stamm, aus jeder Sprache Söhne und Töchter hervor, die in dieser Nation, die über diese Nation als Könige herrschen. Es kommt nicht unbedingt auf die Zahl an der Bekehrten. Natürlich möchte Gott, dass alle Menschen errettet werden. Aber es werden sich nicht alle entscheiden. Das sagt die Bibel auch ganz klar. Ja, wir erwarten, dass so viele wie möglich sich entscheiden. Also ich glaube, in Deutschland, da werden sich noch viele entscheiden. Amen. Weil der Prozentsatz an Söhnen Gottes momentan in Deutschland ist entschieden zu niedrig. Amen. Halleluja. Bist du da dabei? Und eines der größeren Werke ist, dass diese Nation, dass in dieser Nation viele, viele, viele Millionen noch von Menschen von Neuem geboren werden. Amen. Aber um zu herrschen, kommt es nicht auf die Zahl an. Ein Land braucht nicht unbedingt 150 Könige, um regiert zu werden. Es reicht theoretisch einer. Wir sind als Leib Christi, wir sind einer. Und alle die, die sich jetzt in dieser Herrlichkeit erheben, gehören zu diesem Leib der Herrlichkeit. Und sie werden selber zu einem Tempel dieser Regierungsautorität Gottes in dieser letzten Zeit, um über ganze Nationen zu herrschen und damit das Schicksal ganzer Nationen zu bestimmen, hineinzusprechen, mit königlichen Dekreten hineinzusprechen. Ihre Waffe, was ist ihre Waffe? Ihre Waffe ist nicht irgendeine Armee, ihre Waffe ist nicht Gewalt, sondern ihre Waffe ist Epheser 6, Vers 17, das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Amen. Das Logos oder der Logos, besser gesagt der Logos, nämlich die Bibel, das ist die Grundlage. Und auf dieser Basis des Logos, des allgemeinen Wortes Gottes, das uns verbindlich gegeben ist, auf dieser Basis sprechen wir das Rhema, was auch Wort heißt auf Griechisch, aber was das spezifische Wort meint, das Wort, das Gott jetzt in diese Zeit hineinspricht, dass Gott in eine bestimmte Situation hineinspricht, dass Gott in eine bestimmte Situation in der Politik hineinspricht, dass Gott in eine bestimmte Situation in der Gesellschaft hineinspricht, dass Gott in eine bestimmte Situation in der Wirtschaft hineinspricht, dass Gott in eine bestimmte Situation im Erziehungswesen hineinspricht. In all diese Dinge möchte Gott Rhema-Worte hineinsprechen durch die Söhne und Töchter Gottes. Und diese Rhema-Worte sind nicht einfach nur Worte, sondern sie sind göttliche, königliche Dekrete. Und was sie aussagen, muss passieren. Amen. Halleluja. Jesaja 48, Vers 6 heißt es, du hast es gehört, betrachte es nun alles und wollt ihr es nicht verkünden. Du verkündigst, Epheser 3, Vers 14 ist es, glaube ich, oder 3, Vers 10, weiß ich nicht genau, lies nach, heißt es, dass der Leib Christi bestimmt ist, die Gemeinde Jesu bestimmt ist, den Mächten und Gewalten in der unsichtbaren Welt die mannigfaltige Weisheit Gottes zu verkünden. Amen. Das heißt, mit anderen Worten, was heißt es für die Heerscharen der Finsternis? Es heißt, in ihre Niederlage zu verkünden. Was heißt es in positiver Sicht, zu verkünden, was der Wille Gottes ist und den Vater zu bitten, dass er die Engel freisetzt, um diesen Willen auszuführen? Wie die Kat uns gelehrt hat am Wochenende, die Heerscharen des Himmels zu aktivieren, um alle Mächte der Finsternis zu vernichten, wie sie so schön sagt, zu rösten und zu toasten und was weiß ich was alles. Halleluja. Amen. All diese Dinge sind unser Auftrag. Halleluja. Hiob 22, 28. Dekretierst du eine Sache, wird sie zustande kommen. Und über deinen Wegen leuchtet Licht auf. Dekretierst du eine Sache. Nicht sprichst du einfach so eine Sache vor dich so dahin und sagst, ach Herr, das wäre auch jetzt mal schön, wenn jetzt mal was passieren würde in unserem Land. Es wäre jetzt mal schön, wenn sich die Werte ein bisschen ändern würden oder so. Nein, du wirst vom Heiligen Geist gerufen und berufen, um deinen Platz als König einzunehmen und vom Heiligen Geist geführt, göttliche Dekrete auszusprechen, was zu passieren hat und was nicht zu passieren hat. Amen. Und das ist deine Position. Mit anderen Worten, du gibst ihm deinen Mund. Halleluja. Gib ihm mal gerade jetzt deinen Mund. Sag einfach mal, Vater, im Namen Jesus, gebe ich dir meinen Mund, um zu dekretieren, um zu regieren, Um den Mächten der Finsternis zu sagen, wo es lang geht. Und um den Willen Gottes freizusetzen. So wie im Himmel geschieht, so hier auf Erden. Gebrauche meinen Mund, Heiliger Geist, hineinzusprechen in Situationen, hineinzusprechen in Regionen, hineinzusprechen in Bereiche der Gesellschaft, hineinzusprechen in die Politik, in die Wirtschaft, in die kirchliche Landschaft, hineinzusprechen ins Erziehungswesen, in die Familien, in die Medien, in den Bereich der Kunst und der Unterhaltung. Und was ich spreche, muss geschehen, weil ich als König herrsche, im Namen, also im Charakter und in der Autorität des auferstandenen und verherrlichten Sohnes Gottes. Amen. Amen. Halleluja. Gott wird einige der Söhne und Töchter setzen über ganze Regionen. Einige wird er setzen über Orte. Einige wird er setzen über bestimmte Bereiche der Gesellschaft. Jemand hat mal die Gesellschaft eingeteilt in die 7 Hügel. Ja, das war auch ein Lehrer, glaube ich, aus Amerika. Der hat es gesagt, diese 7 Hügel, das Bereich der Religion, der Bereich der Familie, der Bereich der Erziehung, der Bereich der Medien, der Bereich der Regierung, der Bereich der Wirtschaft und der Bereich der Kunst und Unterhaltung. Das sind die 7 Hügel. Ja, das ist jetzt nicht die 7 Hügel. Ja, das Rom ist auch bei 7 Hügeln, ja, aber das hat jetzt nichts damit zu tun, sondern sozusagen diese 7 Hügel heißt deswegen, weil praktisch das Punkte sind, von denen aus die Gesellschaft beeinflusst wird. Ja, das sind hohe Punkte sozusagen, ja. Was in den Medien passiert, nimmt jeder wahr, ja. Wenn ich dir ein paar Sachen sag, dann wissen wir alle, wovon wir reden, weil du irgendwann mal in den letzten 2 Wochen irgendwo mal Nachrichten geguckt hast. Das heißt, die Medien sind so ein Hügel, von dem aus etwas ausgeht, was alle irgendwo beeinflusst. Genauso ist Kunst und Unterhaltung ein Bereich, von dem aus alle beeinflusst werden. Vorher habe ich dir ein Lied gesungen von Ich düse im Sauseschritt. Jeder weiß, wovon die Rede ist. Was ist das? Kunst und Unterhaltung. Das ist der Bereich der Musik. Ja? Also jeder, der zumindest in den 80er Jahren gelebt hat, kennt dieses Lied. Ja? Disco, ne? Okay. Also von dort aus wird es beeinflusst. Der ganze Bereich der Religion in Anführungszeichen, sprich kirchliche Landschaft, beeinflusst die Gesellschaft. Kannst du ja sehen, wenn irgendwas am Kirchentag, wenn irgendwas gesagt wird, dann hören es alle. Ja? Das heißt, es beeinflusst die Gesellschaft. Familie beeinflusst die Gesellschaft, weil was in den Familien passiert, kann nachher draußen im Land passieren. Was Kinder in der Familie mitbekommen, können sie nachher durchs Leben nehmen. Was sie nicht mitbekommen, können sie nicht durchs Leben nehmen. Erziehungswesen natürlich beeinflusst die Gesellschaft, weil also das, was an den Unis gelehrt wird, das, was an den Berufsschulen gelehrt wird, das, was an den Gymnasien gelehrt wird, an den Hauptschulen und so weiter, das beeinflusst die Gesellschaft. Ja? Diese Bereiche, Wirtschaft natürlich beeinflusst die Gesellschaft, weil um Kohle geht sowieso den meisten. Also was da läuft, ja, ich meine, es ist ja so, wenn du hier in unserem Land sagst, ja, das müssen wir unbedingt so machen, weil das bringt Arbeitsplätze, dann hast du das Totschlagargument. Dann sagt jeder, okay, gut, das muss gemacht werden, weil Arbeitsplätze ist so ziemlich das Wichtigste, was es gibt, um wieder gewählt zu werden als Politiker. Also machst du das. Das heißt, es beeinflusst die Gesellschaft. Alle diese Bereiche sollten nicht vom Teufel beeinflusst werden. Amen, hörst du? Sondern von wem? Von den Söhnen und Töchtern Gottes in Christus, damit von Jesus selber. Die Werte der Gesellschaft sollten geprägt werden von Jesus Christus. Und das passiert nicht in erster Linie dadurch, dass du überall rumrennst und alle möglichen Petitionen unterschreibst und auf alle möglichen Demos gehst, obwohl du das auch von mir aus tun kannst, ist egal. Aber letztendlich bewirkt es nicht so viel, sondern was viel mehr bewirkt ist, wenn du aus der Autorität des Geistes heraus deine Position wahrnimmst und als König regierst und herrschst. Amen. Geistliche Regierungszentralen, Herrlichkeitszentren sind geistliche Regierungszentralen. Apostolisch-prophetisch geleitete Gemeinden sind geistliche Regierungszentralen. Das ist unsere Bestimmung. Unsere Bestimmung als Glory Life ist nicht einfach nur eine Gemeinde zu bauen oder eine Schule zu machen oder mehrere Gemeinden von mir aus zu bauen oder mehrere Schulen zu machen oder Einsätze oder dies und jenes, sondern unsere Berufung als Glory Life ist auch, eine geistliche Regierungszentrale zu sein, hier in Stuttgart für Stuttgart, aber insgesamt auch für die ganze Nation. Amen. Europa, und jetzt am Wochenende hast du es gehört vom Joshua, bis in alle Nationen. Amen. Der Einfluss ist unbegrenzt. Ja, wenn es noch irgendwelche Menschen auf dem Mars gäbe, dann hätten wir auch dort noch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Die gibt es aber nicht. Halleluja. Preist den Herrn. Okay. Also, Grenzen für den Einfluss gibt's nicht. Es ist eine Frage deiner geistlichen Entwicklung. Gott möchte dir ein Bewusstsein geben. Es gehört zu den größeren Werken, dass wir das Schicksal ganzer Nationen bestimmen. Amen. Halleluja. Bist du bereit, heute Abend das zu praktizieren? Weil heute Abend will ich das zum Schluss. Ich möchte es mit euch praktizieren. Stehen wir mal auf zusammen. Halleluja. Halleluja. Ich möchte mit euch gerne ein paar Dekrete sprechen über unserem Land. Ich gehe davon aus, dass ihr mit diesen Dekreten gut eins sein könnt. Und wir wollen diese Dekrete wirklich im Geist als Könige sprechen. Du hast deinen Mund Gott hingegeben. Also, er ist jetzt gesalbt. Wenn wir in Einheit diese Dinge sprechen, werden sie geschehen. Als erstes möchte ich sprechen, das ganze Thema Islamismus, Terrorismus. Und zwar möchte ich sprechen, ich möchte die himmlischen Heerscharen beauftragen, wie die Cats uns gelehrt hat am Wochenende, die himmlischen Heerscharen beauftragen, jeden Geist von Radikalismus in Deutschland im Keim zu ersticken, jeden radikalen Geist im Keim zu ersticken, auszumerzen. Ich möchte gleichzeitig freisetzen, Klarheit statt Blauäugigkeit bei den Menschen in Deutschland, weil eliminiert werden kann letztendlich nur das, was auch als negativ erkannt wird. Das heißt, wir müssen Erkenntnis freisetzen, wir müssen viel größere Klarheit freisetzen. Es gibt eine viel zu große Toleranz in Bezug auf radikale Geister und die wollen wir niederreißen, die Toleranz und Klarheit und Unterscheidung freisetzen. Und drittens wollen wir Schutz und Bewahrung vor Opfern, also vor Opfern, die durch Terrorismus gebracht werden, also Schutz und Bewahrung vor terroristischen Anschlägen, vor Opfern, menschlichen Opfern, einfach des Islamismus und des Terrorismus und insgesamt für eine gesellschaftliche Entwicklung, die langfristig die Freiheit des Evangeliums in unserem Land sichert. Weil das ist das Allerwichtigste. Weißt du, die wichtigste Freiheit ist nicht deine Freiheit, alle 4 Jahre ein Kreuz machen zu dürfen, sondern die wichtigste Freiheit, also zu wählen, sondern die wichtigste Freiheit, die du hast, das wollte ich damit sagen, ja, okay, zu wählen, ja, also hast du jetzt nicht, ja, das, ach so, du dachtest gleich das Kreuz, ja, okay. Nein, ich meine zu wählen, alle 4 Jahre zu wählen, verstehst du? Die wichtigste Freiheit, die wir haben, ist nicht die politische Freiheit, ist nicht die wirtschaftliche Freiheit, sondern die wichtigste Freiheit, die es in einer Nation braucht, ist die Freiheit, das Evangelium zu verkünden, zu hören, weiterzugeben, in aller Offensivität und Klarheit. Amen. Und das setzen wir frei, dass das langfristig für unser Land gesichert ist. Seid ihr da dabei? Halleluja. Also, lass uns mal gemeinsam sprechen. Vater, im Namen Jesus, beauftragen wir jetzt die himmlischen Heerscharen, jeden islamistischen Geist zu vernichten, zu eliminieren und zu neutralisieren über diese Nation. Wir setzen Klarheit frei, Unterscheidung in den Verantwortlichen und in jeder einzelnen Person in diesem Land. Klarheit ohne Angst. In Jesu Namen. Wir reißen nieder jede Blauäugigkeit, falsche Toleranz, Schönfärberei und Schönrednerei. Und gleichzeitig reißen wir nieder jeden Geist der Angst. Und wir setzen Schutz und Bewahrung frei über unserem Land. Schutz vor Terrorismus. Schutz vor Opfern. Wir setzen die Blase der Herrlichkeit um unser Land herum frei. In Jesu Namen. Und wir setzen eine langfristige gesellschaftliche Entwicklung jetzt im Geist frei, die die Freiheit des Evangeliums sichert und sogar noch erhöht Und das Ganze in Frieden. In Jesu Namen. Wir sagen Deutschland als Nation. Wir rufen über dir aus. Folge der Herrlichkeit Gottes. Folge seinem Willen in dieser Zeit. Folge seinem Willen für dich als Nation. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Das ist so. Und das glauben wir. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Du darfst dich noch mal kurz hinsetzen. Das letzte der größeren Wunder, und damit bin ich eigentlich mit dem Thema schon durch, das letzte der größeren Wunder, das Gott in dieser Zeit tut, das heißt nicht, dass er das als letztes tut, sondern das letzte, das ich jetzt erwähne, okay, das heißt nicht, dass er das als letztes tut, er tut es schon, aber das letzte, das ich erwähnen möchte, ist das Wunder des übernatürlichen Reichtumstransfers. Amen. Ich glaube daran, Sprüche 13,22 heißt es, dass der Wohlstand der Sünder dafür aufbewahrt ist, den Gerechten zu dienen. Ich glaube an Jesaja 45, Vers 2 und 3, dass er uns Schätze der Finsternis und versteckte Vorräte gibt. Ich glaube das. Und ich glaube insbesondere, dass das Volk Israel ein Vorschatten ist für das Volk Gottes im Neuen Bund. Amen. Und das Volk Israel, als es aus Ägypten ausgezogen ist, war das erste und bislang einzige Volk auf der Welt, das tatsächlich diesen übernatürlichen Reichtumstransfer erlebt hat, real erlebt hat. Als sie, wie es so schön heißt, die Ägypter ausplünderten, aber nicht ausplünderten, indem sie ihnen die Sachen gestohlen haben, sondern sie auf Inspiration des Heiligen Geistes hin einfach gebeten haben und gesagt haben, du kannst nachlesen, 2. Mose 12, 35, und gesagt haben, gebt uns eure Goldringe, gebt uns eure Goldreifen, gebt uns all das Gold und das Silber, das ihr in euren Häusern habt, ihr Ägypter, weil wir ziehen morgen aus. Also bitte gebt uns alle diese Sachen. Und Gott sagte, oder das Wort sagt, Gott gab ihnen Gunst und die Ägypter gaben ihnen all das Erbetene. Und die Konsequenz ist, so heißt es dann in Exodus 12, 35, heißt es, und so plünderten sie die Ägypter aus. Das ist der Hammer. Amen. Das Volk Israel erlebte tatsächlich übernatürlich, wie Gott ihnen diese Gunst gab, dass die Ägypter freiwillig, ohne Gewaltanwendung, ihnen alle ihre Schätze anvertrauten, sodass nachher, glaube ich, irgendwo im Psalm heißt es, dass sie alle mit Gold und Silber aus Ägypten auszogen. Amen. Und ich glaube, dass dieses Wunder noch einmal passieren wird, bevor Jesus wiederkommt. Und zwar wieder mit dem Volk Gottes. Amen. Und wer ist jetzt das Volk Gottes? Israel und wir. Wir sind hineingepfropft. Das heißt, wir werden erleben, dass tatsächlich der Leib Christi, ich glaube, der Leib, der sich wirklich dieser Herrlichkeit hingibt und dieses Haus der größeren Herrlichkeit baut, wird genau das erleben. Nämlich, dass tatsächlich der Reichtum der Nationen dahin fließt, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Amen. Und dass ein übernatürlicher Transfer stattfindet, dahin, wo die Söhne und Töchter in Herrlichkeit unterwegs sind. Amen. Wer von euch will das? Also das gilt für dich persönlich in deinem Leben, aber das gilt auch ganz besonders für uns als gemeinschaftlicher Leib Christi. Halleluja. Dieses Wunder steht noch aus und es wird geschehen. Es ist eins der größeren Wunder, das geschieht. Wir sehen die Anfänge davon. Ich habe euch schon öfters Zeugnis erzählt, was wir zum Beispiel erleben mit unserem Gemeindezentrum, mit unserem Herrlichkeitszentrum. Ist der Hammer. Ich habe es jetzt am Sonntag habe ich erzählt, dass wir jetzt wieder für die Zeit des Abrisses, jetzt beginnt ja der Abriss, ihr könnt ja mal die nächsten Wochen mal hinschauen, der Abriss beginnt. Aber Gott hat uns eine Abrissfirma gegeben, die erstens Christen sind und zweitens selber genau einen solchen Bauplatz brauchen, um die nächsten Monate etwas für ihre Arbeit zu tun, also um selber wieder für andere Dinge zu wirken, und die uns jetzt, bis der tatsächlich dann der erste Aushub beginnt unseres neuen Gemeindezentrums, uns jeden Monat 5.000 Euro zahlen für dieses Grundstück. Amen. Also sie reisen nicht nur ab, sondern sie zahlen uns jeden Monat 5.000 Euro so die nächsten Monate. Halleluja. Das heißt, am Ende ist der Abriss fast umsonst. Darauf läuft's raus. Halleluja. Amen. Ist das stark? Ist der Hammer. Weißt du, das ist genau diese Gunst des übernatürlichen Reichtumstransfers. Und das wollen wir zum Schluss. Stehen wir nochmal einmal auf. Das wollen wir zum Schluss sprechen. In Jesu Namen. Auch das sprechen wir. Wir rufen das herein und wir sagen, im Namen Jesus, danken wir dir, Vater, für dieses Wunder des übernatürlichen Reichtumstransfers. Danke, dass es in dieser Zeit sichtbar wird und wirksam wird. Und wir rufen die Reichtümer der Nationen dorthin, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Dorthin, wo die Söhne und Töchter Gottes in Herrlichkeit unterwegs sind. Wir sagen, Reichtümer kommt herein. Vater, gib den Engeln Befehl, dass sie Gunst geben, dass sie an den Menschen arbeiten und ihnen ins Ohr flüstern, denen musst du Geld geben. Wir setzen es frei im Namen und damit im Charakter und in der Autorität von Jesus Christus als Söhne Gottes. Und wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und so wird erfüllt. Und das ist die letzte Bibelstelle, die ich dir heute Abend gebe. Und so wird erfüllt, was in 5. Mose 28, 1 steht. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, also deine Dekrete zu machen im Namen Jesus. Dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen stellen. Amen. Der Leib Christi, die Nation, die Gott als Höchste über alle Nationen stellt. Amen. Aus allen Nationen, aus allen Völkern, aus allen Sprachen herrschen wir als Könige in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Nächsten Dienstag sind wieder Gloryhäuser an verschiedenen Orten dieser Region und andere Regionen. Informier dich im Internet oder hinten an der Pinnwand. Wir haben inzwischen 21 Gloryhäuser deutschlandweit. Orte, wo sich die Herrlichkeit Gottes in der kleineren Gemeinschaft manifestieren kann und wo Heilungen passieren, Wunder passieren, alle möglichen Dinge. Habe ich euch das schon erzählt, das Wunder von dem Glory House in Hamburg, das neulich passiert ist, was sie erzählt hat in Hamburg, die Oliveira von ihrem Glory House, die haben gebetet im Glory House für eine Pastorenfrau, die im Koma lag. Und der Mann war völlig verzweifelt, der Pastor war völlig verzweifelt und sie haben gebetet im Glory House zu dieser Frau. Und diese Frau ist wieder aufgewacht aus dem Koma, hat ihren Mann angesprochen und hat gesagt, was ist los, Schatz? Und war völlig normal wieder und ist kurze Zeit später aus dem Krankenhaus entlassen worden. Amen. Das sind die Wunder, die Gott durch die Glory Häuser tut. Wenn du noch in keinem Glory House bist, weißt du, das ist ein Schlüssel einfach auch, um tiefer in Gemeinschaft einzutreten. Gott wirkt immer in Gemeinschaft, wir brauchen Gemeinschaft. Es darf keine einsamen Herrlichkeitssöhne geben. Das ist keine gute Sache. Es ist sogar eher ungesund oder gefährlich sogar in gewisser Hinsicht. Deswegen ist es wichtig, dass du einfach wirklich in Gemeinschaft angeschlossen bist. Hier natürlich in unseren Gottesdiensten hast du Gemeinschaft, aber auch im kleineren Rahmen in diesen Gloryhäusern. Das ist eine super und wichtige Sache für viele einfach. Also wenn du noch keins hast, schau dir es an, ob es nicht eins in deiner Nähe gibt und schließ dich an. Gut, nächsten Donnerstag, Achtung, machen wir Pfingstferien. Amen. Nächsten Donnerstag keine Veranstaltung, okay? Frohen Leichnam lassen wir ausfallen. Keine Veranstaltung hier, Pfingstferien. In 14 Tagen wieder die nächste Glory Life Schule, okay? In 14 Tagen. Okay, sag mal in 14 Tagen. Okay? Sag mal zu deinem Nachbarn. Und bis in 14 Tagen wirst du die Herrlichkeit Gottes weitertragen. Wo immer du hingehst, du wirst sprechen. Und Dinge werden sich verändern. Du regierst. Du herrschst. Du heilst die Kranken. Du treibst Dämonen aus. Die Zeichen und die Wunder, sie folgen dir. Du bist eingehüllt in der Blase der Herrlichkeit. Heute, morgen, die ganze Woche und bis Jesus wiederkommt. Amen. Amen. Halleluja. Den besten Abend. Komm gut nach Hause. Die Sammlung ist gesegnet in Jesu Namen. 30, 60, 100-fach. Amen. Halleluja. Komm gut heim. Amen.